Hey Alex, das ist der cool. Und seid ihr schon in wie heißt die Stadt nochmal? Glücksdorf. Und wie ist es da? Wir sind noch gar nicht da. Wir machen gerade Pause. Wir müssen noch 2 Stunden fahren, sagt Papa. Und alles klar? Nee, ich möchte lieber bei euch in Berlin bleiben. Ich kenne doch niemanden in Glücksdorf. Du kennst sicher bald ein paar Leute. Wann musst du in die Schule? Gleich am Montag. Hoffentlich ist deine Klasse nett. Und die Lehrer, nicht so wie unser Pilser. Ja, der fehlt mir bestimmt nicht. Kolja, komm, wir fahren. Hörst du? Papa ruft. Wir müssen weiter. Danke, Alex. Ist doch klar. Tschüss.